Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland bis 30. August 2017 mit Ticketnummer 256352 und 256605 wurden zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Ticketnummer 256636 ist ein Finanzantrag vom VKV Unna über 600 Euro zur Bundestagswahl. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256672 ist ein Finanzantrag aus dem VKV Unna über 650 Euro für die Plakatierung an öffentlichen Plakatwänden in Holzwickede, Kamen und Bergkamen im Rahmen der Bundestagswahl. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256700 ist ein VKV-Antrag aus Wuppertal über insgesamt 900 Euro für den Bundeswahlkampf inklusive Fahrtkosten, Druckmaterial, Streumaterial und sonstige Wahlwerbematerialien. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256736 ist ein VKV-Antrag aus Warendorf. Der LAVO möge beschließen, eine Anzeige in der Stadtland in Höhe von 249 Euro plus Mehrwertsteuer zu finanzieren. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256761 ist ein VKV-Antrag aus Herne über insgesamt 500 Euro für den Bundestagswahlkampf für Giveaways, Material zum Befestigen von Plakaten, Wahlprogrammen und einer Flyer-Aktion. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256785 ist ein VKV-Antrag aus dem Rheinkreis Neuss über insgesamt 1400 Euro für den Bundestagswahlkampf. Eine Liste der bestellten Artikel liegt bei. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256604 ist ein VKV-Antrag aus dem Oberbergischen Kreis über 1045,15 Euro für eine Bestellung im Piraten-Online-Shop für den Bundestagswahlkampf. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256641 ist ein VKV-Antrag aus Hamm, ebenfalls für eine Bestellung im P-Shop in Höhe von 499,84 Euro. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256842 ist ein VKV-Antrag aus Unna über 60 Euro für Direktkandidatenflyer zur Bundestagswahl. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256843, ein VKV-Antrag aus Olpe, über 560 Euro für eine Werbeanzeige in einem Online-Nachrichtenportal, auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256928, ein Finanzantrag vom Harald. Für den Umzug brauchen wir ein Transportfahrzeug. Die Kosten sind wie folgt, inklusive Mehrwertsteuer 154,95 Euro. Bei Anmietung muss eine Kaution von 300 Euro per IC-Karte bezahlt werden. Der LKW mit Hebebühne ist für den 26.08. ab 8 Uhr für einen Tag reserviert, inklusive maximal 150 Kilometer. Die Kosten beinhalten 30 Euro für die Reduzierung der Selbstbeteiligung bei Schäden am Fahrzeug. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 257014 ist ein VKV-Antrag aus Oberhausen in Höhe von 2000 Euro für die Bestellung von Werbemitteln, Stand, Lager und allgemeinem Wahlkampfmaterial. Auch dieser Antrag wurde angenommen.